ein grauer Stein in schlichter Schönheit. Er ist mit Blumen stolz verziert. 3:40 Uhr lautet schmerzlich das Todesdatum eingraviert. 22 junge Jahre hatte nur das Leben Zeit. Dann verlosch es, doch es blieb das Gedenken in alle Ewigkeit. Schlechter Schönheit, er ist mit Blumen stolz verzehrt. 43 lautet schmerzlich, das Todesdatum eingraviert. 22 junge Jahre hatte nur das Leben Zeit. Dann verlosch es, doch es blieb das Gedenken in alle Ewigkeit. Leben ein. Jeder Tag war wie die Hölle, konnte es doch sein.